Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. 47 ist es hier in Deutschlandradio Kultur, Studio 9. Man muss kein Kulturpessimist sein und kein Skeptiker gegenüber der schönen neuen Welt des Internets, um eins feststellen zu müssen. Der Ton im Netz, der kann rau sein, sehr rau. Wir haben ja gerade ein paar Beispiele gehört von unseren Diskussionsforen im Deutschlandradio Kultur im Internet. Noch viel krasser findet es anderswo statt. So krass, dass die Kanzlerin die Betreiber von Facebook aufgefordert hat, hier einzugreifen. Und in diesem Sinne dürfte heute der Bundesjustizminister Heiko Maas auftreten, wenn er mit Vertretern von Facebook zusammenkommt in Sachen Hate Speech. An meiner Seite ist weiterhin Manfred Hilling aus unserer Online-Redaktion und gemeinsam begrüßen wir jetzt Johannes Baldauf. Er leitet das Projekt NoNazi.net der Amadeo-Antonio-Stiftung. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie beobachten seit Jahren das, was jetzt für ein breites Publikum sichtbar wird, rechte Hasskommentare im Netz. Was kann man gezielt gegen solche Hasskommentare tun? Das ist ja unterschiedlich, was man tun kann. Das hängt tatsächlich immer ein bisschen davon ab, was wir da vor uns haben. Also gibt es ja schon eine recht große Bandbreite bei einigen Sachen. Da lohnt sich eine Diskussion natürlich nicht. Das muss man halt löschen. Das sind dann menschenverachtende Inhalte. Bei anderen Sachen ist es natürlich total sinnvoll, darauf einzugehen und das einfach nicht stehen zu lassen, sondern das auch argumentativ zu widerlegen und so auch allen anderen Nutzerinnen und Nutzern, die ja da stumm oder ja ohne zu kommentieren mitlesen, auch einfach nochmal so ein Gegenbeispiel oder ja sozusagen das bessere Beispiel zu zeigen. Wenn wir das mal sortieren, auf das Löschen kommen wir gleich noch, weil das ja auch die große politische Frage ist heute. Aber das, was Sie da argumentieren nennen, mit Argumenten überzeugen, ruhig, sachlich, kann das denn funktionieren? Ja, das kann funktionieren. Also das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab. Man baut sich ja immer so seine eigene Community auf. So diese Community muss man ja auch mal ein bisschen pflegen, aber da kann man das nach und nach einfach etablieren, dass man sozusagen einmal als moderierende Person das mit ein bisschen steuert, dass auch alle anderen sozusagen, die Teil dieser Community sind, das ähnlich machen und dann entwickelt man einfach eine bestimmte Umgangsform und dann funktioniert das immer schön sachlich, immer schön distanziert, immer wieder auch mit Quellen belegen und sagen, guck mal, hier ist eine Statistik und hier und das stimmt einfach nicht und das ist nirgendwo belegt und solche Sachen. Und das funktioniert relativ gut. Wenn ich den Ball mal rüberspielen darf zu Manfred Hilling von unserer Online-Redaktion bei deutschlandradiokultur.de, klappt das auch bei Ihnen, wenn Sie versuchen, den Ton in einer Debatte zu ändern? Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen. Ganz wichtig ist in der Tat bei einer Debatte auch vor allen Dingen bei diesen kniffligen Debatten sofort als Redaktion, als Anbieter Präsenz zu zeigen, sofort nachzufragen, nachzuhaken, auch teilweise dagegen zu halten. Das verändert ein Klima in der Diskussion und wir haben auch mal festgestellt, das ist sehr wichtig, wie so ein Einstieg in die Diskussion dann halt auch verläuft. Man darf Hatern, Rassisten da einfach auch nicht einfach kampflos das Feld sozusagen überlassen. Da muss man dabei bleiben, das ist viel Arbeit natürlich auch, aber wir sehen uns da durchaus in der Verantwortung, auch diese Seite zu betreuen und zu betreiben. Wie man wo reagiert, das ist ja wahrscheinlich eine ganz schwierige Grenzfrage, Herr Baldauf. Ab wann ist Ihnen denn klar, dass man was sperren muss? Ich meine, das ist ja ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Ja, also ich bin jetzt kein ausgebildeter Jurist, also spätestens dann muss man halt sperren, wenn sozusagen einfach Volksverhetzung ist. Ich würde mal sagen, mit der Zeit entwickelt man einfach auch so ein Bauchgefühl. Ich nehme an, der Kollege kann das auch bestätigen, dass man einfach schon sieht, okay, was ist das eigentlich für eine Person? Also ich meine, auf Facebook sieht man das ja immer relativ gut, so wie ist dieser Mensch so drauf, was mag der sonst noch, was hat der so für Freunde, in welchen Gruppen ist der? Und dann kriege ich so ein Bild und dann merke ich halt schon einfach nach einer Weile, okay, ist das überhaupt noch jemand, ist der erreichbar für mich, ja oder nein? Oder ist das schon so wirklich so jemand, so ein harter rechtsextremer Kader? Natürlich brauche ich da nicht diskutieren. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, naja, das ist jetzt so was Emotionales aus dem Bauch heraus und so richtig informiert ist diese Person nicht, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ich hätte jetzt sofort Sympathie für Ihr Bauchgefühl und auch für das von Herrn Hilling, wenn Sie Entscheidungen treffen. Wenn ich jetzt an Facebook denke und überlege, wenn da jemand sitzt, im Bereich rechtsextreme Kommentare ist das vielleicht relativ einfach. Aber wo sind denn dann die Grenzen? Ermächtigt man ein solches soziales Netzwerk, was ja letztendlich ein Privatunternehmen ist, auch nicht zu etwas, was vielleicht die eigenen Möglichkeiten etwas überschreitet? Naja, also ich denke mal, da sitzen auch schon Leute, die das schon sehr, sehr lange machen. Und bei denen geht es dann nicht so sehr um Bauchgefühl, sondern jetzt kommen wir halt an den Punkt, worüber eigentlich diskutiert werden muss, nämlich wo genau verläuft eigentlich diese rote Linie? Und ich meine, so die große Debatte ist immer Hasskommentare löschen, aber wie wir jetzt festgestellt haben, da gibt es ja große Unterschiede, was ist was. Und eigentlich muss man jetzt ganz genau ins Detail gehen. Und das ist der Punkt, der, glaube ich, auch in dem Unternehmen da ganz hart diskutiert wird. Wo genau ziehen wir die Grenze? Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Bilder von Waffen gepostet werden und darunter schreibt jemand eine Drohung, so hier alle abknallen. Und dann ist halt die Frage, wenn das nicht spezifisch ist, muss das gelöscht werden oder reicht das schon, wenn es unspezifisch ist, weil es sich nicht gegen eine bestimmte Person richtet? Und solche Diskussionen müsste man eigentlich viel mehr auch in der Öffentlichkeit führen. Aber ja, an dem Punkt kommen wir halt gar nicht, weil es immer nur dieses große Ding Hasskommentare halt gibt. Wie realistisch ist denn überhaupt dein Eingreifen? Wir wissen, es gibt mehrere hundert Millionen Facebook-Nutzer weltweit. Es gibt Millionen Foren. Kann man die denn alle überprüfen? Nö. Also beziehungsweise ja, kann man schon. Aber halt nicht im Voraus, sondern halt im Nachhinein. Das heißt, Unternehmen arbeiten reaktiv. Und deswegen ist Melden ja auch immer wieder so wichtig. Erst wenn ich einem Betreiber irgendwie einen Inhalt melde, wird er sich dessen gewahr. Und dann entscheidet er, wie damit umgegangen wird. Ansonsten wäre der Betreiber auch für jeden Inhalt, der da ist, verantwortlich. Das kann sich kein Unternehmen leisten. Und ja, und deswegen ist man natürlich immer wieder auf die Nutzerschaft auch einfach angewiesen. Und dann wird halt entschieden. Herr Hilling, an Sie nochmal die Frage, Ihre Erfahrung auch mit Facebook. Wenn da unsere Nutzer auf unserer Seite diskutieren, wir haben selbst keinen Einfluss darauf, Sachen zu löschen. Haben Sie Erfahrung gemacht mit Facebook, wo Sie gesagt haben, bitte löscht, bitte schaut darauf und es passierte nichts? Naja, also man muss schon sagen, wir können natürlich einzelne Kommentare löschen. Wir können auch Nutzer sperren. Davon machen wir auch Gebrauch bei ganz klaren Regelverstößen, zum Beispiel bei Beleidigungen oder Drohungen. Ich sehe Facebook da aber durchaus viel, viel stärker in der Verantwortung. Das muss man sagen, es gab so viele Fälle, da wurden Sachen gemeldet, aber Facebook hat praktisch nicht reagiert oder viel zu spät reagiert. Und ich denke, da kann Facebook sich auch nicht so einfach aus der Verantwortung ziehen und muss da in der Tat was tun, muss da schneller reagieren und so weiter. Dankeschön an Manfred Hillinger aus unserer Online-Redaktion. Dankeschön an Johannes Baldorf von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. 7:47 Uhr ist es.